Ich verstehe nicht, wie man Tee ohne Milch trinken kann. Ich verstehe nicht, wie man Tee mit Milch trinken kann. Aus dem großen Sendesaal des Funkhauses hörten sie die Frühstücksdiskussion. Robert Gernhardt. Als überzeugter Milchtrinker, und ich bin nur so gut geraten, weil ich am Leben lang viel Milch getrunken habe, mache es auch heute noch gerne. Peter Bleser. Da könnte ich in Schwärmen geraten. Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Milch. Lebenselixier zwischen Kultobjekt und Preisverfall. Ein Feature von Ulrich Land. Aller Anfang ist... Milch ist... Weiß, jungfräulich weiß. Obwohl... Obwohl sie doch gerade das Ende der Jungfräulichkeit... Den Beginn der Mütterlichkeit anzeigt. Die Milch tritt eigentlich erst dann auf, wenn die Menschen auch Haustiere halten. Die Jagdtiere, die Wilden, lassen sich ja nicht einfach so melken. Janina Dürr, Prähistorikerin. Die erste Haustierhaltung, das kann man so grob ab 10.000 vor Christus eigentlich ansetzen. Da in Mesopotamien und auch in Anatolien, da kommen die Rinder vor allem her. Wenn man Milchvieh hält, lässt sich der Ertrag verdoppeln oder verdreifachen im Vergleich zu Mastvieh. Es wäre einfach unsinnig gewesen, diese Ressource nicht zu nutzen. Ohne Milch wäre das Rad nicht erfunden worden, womöglich. Jedenfalls galt es jahrelang als ausgemachte Sache, dass die Erfindung von Rad und Schrift zeitgleich mit dem Beginn der Nutzung tierischer Milch stattfand. Die ist also gleichsam wie ein innovativer Schub, die menschliche Zivilisation und Kultur nach vorn brachte. Neuere archäologische Funde von Milchfetten an Gefäßscherben zeigen aber, die Milch war allemal 2000 Jahre früher dran als das Rad. Und gut möglich, dass der Mensch nur deshalb Muße genug hatte, das Rad zu erfinden, weil er Milch als stets greifbares Nahrungsmittel zur Verfügung hatte. Der Mensch, das alte Säugetier, erinnert sich immer wieder gern mit Strohhalm und Trinkflaschenverschluss an den Saugreflex. Die erste erotische Begeisterung. Und lebensnotwendig. Ohne Milch käme er nicht über den ersten Tag. Von Natur aus ist der Mensch kein Milchtrinker. Der Milchzucker, die Laktose, war ursprünglich nur von Säuglingen zu verdauen. Mit Hilfe eines Enzyms, dessen Produktion ab dem 5. Lebensjahr auslief. Wie vor kurzem nachgewiesen wurde, änderte sich das Stoffwechselsystem der Europäer gegen Ende der Jungsteinzeit, also etwa im 6. Jahrtausend vor Christus, durch eine bemerkenswert rasche genetische Umstellung so, dass nun die entsprechende Enzymproduktion lebenslang aufrechterhalten bleibt und auch Erwachsene Milch verdauen können. Viele erwachsene Asiaten bilden dieses Enzym bis auf den heutigen Tag nicht. Und sie greifen deshalb oft auf Milchprodukte mit industriell bereits aufgespaltener Laktose zurück. Es hat schon Zeiten gegeben, wo man gesagt hat, Milch ist ungesund und zu viel Fett und überhaupt tierische Eiweiße. Schwarzwaldbauer Eugen Tritschler. Ist für mich ein Witz. Die Gue gibt Milch und stammt aus Leipzig. Wer zu viel Milch trinkt, der bekneipt sich. Der Ochse gibt statt Milch Spinat. Er spielt am Nachmittag Skat. Joachim Ringelnatz. Wir trinken alle Milch ohne abgekocht. Und das ist eben ein ganz anderes Aroma. Schwedische Wissenschaftler untersuchten die Daten von 61.000 Frauen und wollen herausgefunden haben, dass Menschen früher sterben, die sehr viel Kuhmilch trinken. Frauen, die 3 Gläser Milch oder mehr am Tag tranken, hatten ein 90% höheres Todesrisiko und ein 60% höheres Hüftbruchrisiko. Verglichen mit denen, die weniger als ein Glas tranken, sagte Karl Michaelsson von der Universität Uppsala. Die Welt vom 29.10.2014. In frühgeschichtlicher Zeit las man keine Studien und trank Milch, wo und wann man ihrer habhaft werden konnte. Vielleicht kein Fehler. Sonst hätte es die Wissenschaftler aus Uppsala womöglich gar nicht gegeben. Gerade in Klimaproblemzonen, in Nordeuropa etwa, war schon in grauer Vorzeit das Milchverdauungsenzym besonders weit verbreitet. Ein entscheidender Überlebensvorteil. Denn so konnte man bei Ernteausfällen auf Milch als kalorien- und eiweißreiche, zudem wenig keimbelastete Nahrungsquelle zurückgreifen. Was für nomadische Kulturen bis heute gilt. Es ist so, dass sich der Nomadismus erst entwickelt hat aus dem sesshaften Bauerntum. Nachdem sich die Bevölkerung vermehrt hat und nicht mehr so viel Ackerland zur Verfügung stand. In der Mongolei spielt die Milch große Rolle. Bahatma, mongolische Sängerin. Eine Tasse Milchtee in der Hand, die nach einem seit Jahrtausenden tradierten Rezept zubereitet wird. Extrem gehaltvoll und für unser einen extrem gewöhnungsbedürftig. Mit Reis oder mit Butter, ein bisschen Salz oder manchmal mit trockenem Fleisch. Für Europäische, das ist wie ein Sup. Aber für uns, das ist Tee. Und das ist super gesund. Und nach dem Tee fühlt man sehr stark. Das ist Energietank. So geht es, dass die Zeit ist. Die geht nur so, dass die Eine mongolische Nomadin am Nordrand der Wüste Gobi. Die Mongolen ab kleinen Kindern essen alle das Essen hier, das aus Milch gemacht wurde. Und die Milch ist für uns das einfach Leben. Und dann deswegen sind wir sehr glücklich, sehr gesund. So geht der Tag, Arroz, Ezgi, Urum. Milchtee und Arroz. Brett harter, auf dem Jurtendach getrockneter Käse. Und dann aus Joghurt kann man auch Milchwodka machen und dann Stütten Milch. Vergoren, als Festtagsgetränk und Medizin verwendet. Stutenmilch ist sehr gut für Gesundheit. Aber wenn man direkt das heiße Milch trinkt, das ist sehr gut für Leber und den Magen. Zum Beispiel die Baby, entweder Milch oder Eirik, Stutenmilch wird das gewaschen, damit das Kind wird gesundheitlich fit. Aber Erwachsene können auch mit Milch, aber nicht baden oder duschen. Aber wenn man Massage macht, das mit Milch statt Öl. Das wird gut. Seit der Jungsteinzeit initiierte die Milchverwertung entscheidende Kulturschübe. Die Bauern des Zweistromlandes etwa erkannten in ihr eine verlässliche Nahrungsquelle inklusive göttlicher Heil- und Zauberkräfte. Und sie konnten sich vermehrt mit den schönen Künsten befassen. Während sie auf langlebige Kunst setzten, Texte in Stein meißelten, monumentale Architekturen errichteten, brachte der durch die Milchnutzung möglich gewordene Nomadismus andere Kultursparten zur Blüte. Die Wanderhirten Vorder- und Zentralasiens schufen bewegliche, zum Teil textile Artefakte, luden beim Weiterziehen den Webstuhl kurzerhand auf die Lasttiere, die sich am Abend dann, nach des Tages Mühe und Arbeit, noch melken ließen. Milch, eine höchst mobile und nicht versiegende Ernährungsmöglichkeit. Die Milch der Kühe ist Nektar. Sie sind die Mütter aller Lebewesen, sind Glück- und segensspendende Göttinnen. Deshalb gebührt ihnen immer Ehre. Aus dem Mahabharata, einem altindischen Ayurveda-Lehrbuch. Mit der geografischen Verschiebung der dominierenden Kulturen Richtung Westen kam es zu einem bemerkenswerten Bruch. Also es ist so, dass gerade so von den Griechen oder den Römern, dass sie dann das als ein barbarisches Zeichen ansehen, dass die als Nomaden lebenden Völker, dass die eben Milch trinken. Und da äußern sich die antiken Autoren dann, sie tun das so wie bei uns die Kinder. Also das ist dann schon ein Zeichen der Abgrenzung auch. Und da stören auch Romulus und Remus das Bild nicht, die doch als Wolfsmilchkinder aufwuchsen und sich am Gesäuge der Mama Lupa labten, bevor sie sich daran machten, kein kleineres Weltreich zu gründen als das alte Rom. Wobei im Süden, weil frische Milch dort nicht so lange haltbar ist, dann Butter oder Käse verwertet wurde. Es ist so, dass sogar heute noch in Finnland 80% der Milch so konsumiert wird und nur der Rest zu Käse verarbeitet. Und in Griechenland ist es genau andersrum. Da einem die Milch, gleich nachdem man das Licht der Welt erblickt hat, als allererster Begrüßungstrunk dargeboten wird, muss es einen nicht Wunder nehmen, dass die Milch denn auch den Anfang unserer Kultur markiert und dass der Umgang damit als eigentliches Weltkulturerbe Generation um Generation ohne Reibungsverluste weitergegeben wird. Mit der Muttermilch aufgesogen. Dann haben wir hier die Melkmaschine, Vakuumpumpe. Dann haben wir hier die Kühlung vom Milchbehälter drüben. Über den Wärmetauscher wird die Wärme ausgenommen aus der Milch und ins Wasser reingesteckt, sodass ich dann eine Wärmerückgewinnung habe. Und so funktioniert gleichzeitig die Warmwasserbereitung für die ganze Reinigung von Anlage, Tank, Melkanlage und so weiter. Die Kuhstallromantik, längst eine Frage der Bits und Bytes. Auch die ganze Überwachung von den Tieren, was sie Milch geben, ob sie das Kraftfutter geholt haben, Brunschkalender, wo ich sehe, wenn sie zur Besamung anstehen, ob sie trächtig sind dann später, wann wieder die nächste Kalbung ansteht. Das Hauptproblem an der Geschichte ist, dass ich täglich das Gerät einschalte und kontrolliere, dass ich sehe, was Stand in der Herde ist. Schwarzwaldbauer Tritschler beim Blick aufs Display seines Laptops. Ja, da tue ich mich auch schwer. Also ist keine Frage, ich werde auch teilweise ausgelacht für die Kinder und so. Die Sache, wo ich wissen muss, das checke ich. Aber die Spielchen, was man alles machen kann im Internet oder so, das ist für mich, habe ich zwei linke Hände. Das Nötigste habe ich lernen müssen, für das reicht's. Hier sehen Sie vier Rinder. Die geben noch keine Milch, weil eine Kuh gibt erst Milch, wenn sie ihr erstes Kalb gekriegt hat. Okay, dann haben wir hier zum Beispiel Kraftfutter. Über den digitalisierten Fütterungsautomaten, der die Kuh am Halsbandchip erkennt und dann das entsprechende Futter in den Trog rieseln lässt. Ich gebe das speziell ein, was jede Kuh kriegt. Das sieht man hier nach der Milchleistung. Kriege die zum Beispiel 3 Kilo oder 2 Kilo Kraftfutter. Und ich sehe auch hier hinten, wenn sie das letzte Mal Futter geholt hat. Und die Kuh ist schlauer, wie man denkt. Sie geht dann mehrmals in die Box rein und guckt, ob sie was kriegt. Und das ist eigentlich das Tolle an der ganzen Geschichte, dass man eigentlich alles einsehen kann, wo man früher alles manuell nachguckt hat. Die Milchmenge heute Morgen, dann die Milchmenge heute Abend. Big Brother ist überall im Kuhstall. Von daher hat man das alles ganz gut im Griff. Aber Technik kostet Geld, ist keine Frage. Das heißt, das Management muss stimmen. Ich muss gucken, dass ich wirtschaftlich arbeite. Das heißt, Kühe, die unwirtschaftlich sind, müssen wir uns auch trennen. Und da wird von jeder Kuh auch eine Probe gezogen und die wird vorgeschickt. Und da kriege ich von jeder Kuh genau diese Punkte auch. Also wir sind total überwacht. Man sagt auch gläserne Landwirtschaft. Melkreporter ist sehr im Kommen. Die Kuh geht in einen Melkstand rein, wird alles elektronisch erfasst, wer die Kuh ist. Die Kuh wird automatisch angehängt. Also das Melkzeug, die Kuh wird gemolken, die Milchmenge wird festgestellt. Anschließend wird die Kuh desinfiziert. Es ist alles voll durchtechnisiert. Man darf sich diesen Roboter also nicht wie einen maschinisiert-mechanisierten Knecht vorstellen, der den Melkschemel in der einen, den Eimer in der anderen Hand durch die Herde stiefelt und sich zip-zap-stroll, ist der Eimer noch nicht voll, murmelnd, einen Euter nach dem anderen vornimmt. Es handelt sich um einen vollautomatischen Melkstand, bei dem vorne Kraftfutter wohldosiert verabreicht wird und hinten die, sagen wir, Ansaugstutzen automatisch am Euter angelegt und nach getaner Tat ebenso automatisch wieder abgenommen werden. Das ist gut ausgereift, also der Roboter findet die Zitze einmalig, also und tut es vorher noch absprühen mit Wasser, also Technik ist optimal. Die Kuh kommt zum Roboter. Karl Rombach, ebenfalls Biobauer im Schwarzwald. Die werde ich ja dann am Tag mehrmals melken, 3-4 Mal, je nachdem, wie die Kuh Lust und Laune hat. Das praktische Melken übernimmt der Roboter. Selbst die Temperatur wird gemessen, ist gleich erkennbar, wenn die Kuh krank ist. Und der Roboter hat nur den einen Nachteil, er ist riesig teuer. Nachbar Nickel ist verdrießlich. Unsere Ziege starb heute Morgen. Geh und sag's ihm, lieber Knabe, dass er nach so vielen Sorgen auch mal eine Freude habe. Wilhelm Busch. Sie sehen hier jetzt einen Käsekessel, wo wir Ziegenkammerbär, Ziegenfeta, Ziegenbrie herstellen. Wir haben hier so einen halbrunden Kessel. Der hat ein Fassungsvermögen von 1000 Liter. Und hier können Sie ungefähr 200 Kilo Kammerbär produzieren pro Charge. Martin Buhl, Eigentümer der Bio-Ziegenkäserei Monte Ziego in Teningen, kurz vor Freiburg. Wir machen das jetzt seit 15 Jahren und wir haben jedes Jahr Zuwächse von über 10%. Und auch der Gesamtmarkt in Deutschland wächst noch sehr dynamisch. Und es liegt meiner Meinung nach daran, dass einfach immer mehr Verbraucher entdecken, wie gut und lecker Ziegenkäse schmeckt. Also wir haben dieses Jahr so eine Produktionsmenge von ca. 130 Tonnen. Wir machen am Tag zwischen 3.000 und 6.000 Käse. Ein Bauer hatte Kühe und sein Knecht hatte Ziege zu Hause. Es gab viele Knechte, also gab es auch viele Ziegen. Während der Ziegenkäse heute eher im Feinschmeckersegment zu finden ist, war er früher in aller Munde. Vor allem bei nicht sonderlich gut Betuchten, den Landarbeitern und Bergarbeitern. Ziegen- respektive Kuhkäse waren geradezu Indikatoren der Klassengesellschaft. Wenn ich eine Ziege sehe, denke ich an zerrissene Hosen. Und zum Dank für jedes Mäh möchte ich ihr den Bart liebkosen. Friedlich grast die Bergmannskuh unter Silberbirkenstämmchen, gab uns Milch. Und noch dazu um die Osterzeit ein Lämmchen. Fred Endrikat, Ruhrpott-Knittelversdichter der 30er Jahre. Weltweit wird mehr Ziegenmilch getrunken als Kuhmilch. Und das liegt daran, dass es in Asien und Afrika einfach sehr viele Ziegen gibt, die kleinbäuerlich gehalten werden und da die Familien ernähren. Die Domestizierung hat bei der Ziege angefangen. Es liegt vielleicht auch daran, dass das Tier kleiner war, der Mensch mit dem Tier leichter umgehen konnte. Man kennt die Ziege in der bäuerlichen Struktur seit über 7000 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Milch zur Begrüßung. Zum Abschied. Zur Weihe, zur Heilung, zum Glück. Auf all deinen Wegen. Jener weiße. Jener ganz besonders weise, weiße Saft. Wenn man Zeremonie macht, ist immer zuerst Milch geben. Und dann zum Beispiel, wenn neue Schwiegertochter zuerst diese Schwiegereltern Jurte eintreten, immer mit Milch dabei. Das bedeutet, ich bin mit guten Gedanken wie Milch gekommen. Ich bin jetzt ihre Tochter und so, ja. Ойрос Монгол хүнд бол сүд хамгийн дээд. Жаны мандах наран дөргөн, уулаван дөргөн, онгод тэнгэрэн дөргөн. Eine Schamanin aus dem Norden der Mongolei. Bei den Hochzeitszeremonien spielt Milch eine entscheidende Rolle. Die Frau muss der Sonne und dem Himmel jeden Morgen Milch geben. Und bei der Hochzeitsfeier machen die Brautleute zum ersten Mal zusammen Feuer und kochen ihren ersten Milchtee. Und dass der sehr, sehr gut schmeckt, ist für die Braut absolut wichtig. Vor jedem Ausritt gibt man einem Pferd zuerst Milch. Nicht nur den Pferden, sondern die jungen Leute reiben die Reifen ihres neuen Autos zuerst immer mit Milch ein, damit sein Weg weiß ist, wie Milch, ganz ohne Hindernisse. Der Schamanassistent hat unsere Busmilch herumgestreut. Gute Reise und Weg muss milchig, weiß und gut sein. Wenn am Abend 7 Sterne zu sehen sind, Und morgens, wenn die Sonne aufgeht, dann geben die Mütter Milch. Zuerst wird Milch in eine große Schale gegeben und dann mit einem Löffel in die vier Himmelsrichtungen verteilt. Bis heute pflegen mongolische Nomaden ihren jahrtausendealten Milchkult. Und im Abendland, wo auch, wenn schon kein Honig, so doch Milch fließt, besingen unzählige Verse, Fabeln und Geschichten die Magie der Milch. Insbesondere in der nordischen Mythologie wurde die Milch zur Götterspeise. Ymir, der Urriese, aus dem die Welt geschaffen wurde, trank die Milch der göttlichen Kuh Audumla, worauf er in einen tiefen, satten Schlaf fiel und sich dabei ungeschlechtlich fortpflanzte. Unter seinen Achseln wuchsen neue Riesenwesen heran. Auch hierzulande strahlt am nächtlichen Himmel eine Milchstraße. In der griechischen Antike erklärte man sich deren Entstehung als göttliches Eifersuchtsdrama. Zeus, der alte Schürzenjäger, wollte seinem außerehelichen Söhnchen Herakles Unsterblichkeit verschaffen und legte ihn deshalb heimlich seiner schlafenden Gattin Hera an die Brust. Diese erwachte von Herakles ungestümem Saugen und begriff, dass der Bastard, der da ihre Milch schlürfte, das Produkt eines der zahllosen Seitensprünge ihres Mannes war. Stocksauer stieß sie den Säugling von sich, wobei die Göttermilch aus ihren Brüsten spritzte und sich übers Firmament verteilte. Die Milchstraße. In Ägypten stellt man sich vor, habe ich mal gelesen, dass der Himmelskörper so eine große Kuh ist. Darstellungen der ägyptischen Göttin Isis, die den Sonnengott als Knaben stillt, gaben das Vorbild für ein ausuferndes Genre der europäischen Malerei. Ganze Galerien ließen sich bestücken mit Gemälden, auf denen Heiligenschein bewährte Madonnen das Jesulein stillen. Das Morgenweiß der Milch wird im Abendland farbenfroh, wird der Stoff, aus dem die Träume sind, und aufwachen. Aufs Papier, auf Leinwand, in Verse gebannt, zum Lobe dieses weißen, süßen, dieses edlen Tropfens. Das hat ja auch etwas mit der Jungfräulichkeit zu tun. Und natürlich verbindet jeder damit auch die Muttermilch. Wobei recht eigentlich schließen sich rein biologisch Jungfrau sein und Stillen aus. Bei der Jungfrau Maria jedoch wollen wir eine Ausnahme machen. Maria Lactans. Die nährende Mutter letzten Endes, die die Menschheit versorgt, gibt nicht einfach nur was zu essen, sondern es ist ja auch ein Körperkontakt und eine Nahrung, die man sich wirklich abringt. Vor den zupackenden Blicken der Kleriker, Künstler und Kirchgänger des Mittelalters, die Marias glockenhaft üppigen Busen bestaunen. Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Michelangelo, Rubens, Rembrandt, keiner der großen alten Meister, der nicht eine Stillszene auf die Leinwand gebannt hätte. Gekrönt von Renaissance-Gemälden, die die Mutter Gottes zeigen, wie sie aus blankem Kugelbusen ihre Milch im hohen Bogen direkt in den aufgesperrten Mund des niederknienden heiligen Bernhard spritzt. Eine Art Heiligsprechung dürstender Männerfantasien. Damit bekommt auch dieser Akt des Säugens eine Form von Reinlichkeit, ja, von Unbeflecktheit. Peter Seetz, Kunstkenner und Leiter des Designzentrums Nordrhein-Westfalen. Denn es ist ja auch die unbefleckte Dame, die hier den kleinen Jesus speist. Überhaupt Brüste offen zeigen zu können, war ja gar nicht möglich. Also so, man konnte sie eben nur in dieser verschlüsselten Form anbieten. Wobei von den Urvölkern angefangen ja immer Frauen mit großen Brüsten als besonders gebärfreudig und gesund und positiv gesehen wurden, weil man davon ausgegangen ist, dass große Brüste entsprechend mehr Milch haben und entsprechend mehr Nachwuchs versorgen können, was natürlich biologisch nicht stimmt. Wiegt die Mutter Gottes nicht das frisch gestillte, selig schlummernde Jesulein in den Armen, dann sitzt es in der ganzen Pracht seines Muttermilchspecks auf ihrem Schoß, mit gigantischem Weitblick, vergeistigt und mit Weltkugel in der Hand. Die Milch als Bindeglied zwischen gestilltem Urbedürfnis, Scharfsinnigkeit und Herrscherdasein. Musik. Milch als Farbe. Als Farbe weiß. Die Summe aller Farben. Die ganze Palette. Durch die Mütterlichkeit geadelte. Mit allerhand Lebensboten bevölkerte. Mit allerhand Lebensstoffen angereicherte. Eingeweißte. Eingeweihte. Sämig stille Wasser. Gründen tief. Gauguin, Modersohn Becker, Picasso und Frida Kahlo, die berühmteste lateinamerikanische Malerin. Das Gemälde Meine Amme und ich von 1937. Weil sie ja keine Kinder mehr kriegen konnte, dadurch, dass sie also diesen verheerenden Unfall hatte, spielen natürlich Mutterfantasien für sie eine große Rolle und die kompensiert sie ja in ihrer Kunst. Unverkennbar, auf den Armen der Amme liegt Frida Kahlo selbst, mit kindlichem Körper, aber erwachsenem Gesicht. Und aus den Brüsten der Amme tropft Milch. Dabei ist die linke Brust direkt über Mund des Kindes quasi doppelt nackt. Ihre Haut ist surreal transparent und zeigt, wie in einer Schnittzeichnung aus dem Bio-Unterricht, die Milchdrüsen mit ihren Verästelungen und Reservoirs. Das Gesicht der Amme ist pechschwarz, maskenhaft erstarrt, extrem abweisend. Während es aus dem finsteren Wolkenhimmel hinter ihr blütenweiße Milch regnet. Wie im Schlaraffenland. Also obwohl diese Amme hat schon im Gesicht etwas Dämonisches. Also sie wirkt ganz und gar nicht liebevoll, sondern sie gibt im Grunde genommen sehr emotionslos ihren Körper. Kein Vergleich zum mittelalterlichen Still-Idyll. Auch das Mädchen zeigt im Gesichtsausdruck eine Starre, eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also eigentlich hat dieses Gemälde sogar für Frida Kahlo etwas Bedrohliches, denn die Brust, die mindestens so groß ist wie ihr Kopf, hängt doch fast wie eine kleine Bombe über ihr. Und im Grunde genommen wagt sie es ja auch gar nicht dran zu saugen, sondern sie scheint fast noternährt zu werden. Eine Urgewalt der Natur, die einen Menschen sozusagen zum Leben zwingt. Das war etwas Traumatisches, nicht in diese Situation kommen zu können, selbst zu stillen. Es ist so skurril, dass all unsere Vorstellungen und all unsere Klischees durch dieses Bild gebrochen werden. Ja. Nach Frida Kahlos Stillgemälde, spätestens aber in den 1960er Jahren, wurde es bemerkenswert still um die Milch als Kunstmotiv. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass es in der Generation meiner Mutter oder noch der älteren Frauen, dass die dazu angehalten wurden, nicht zu stillen, weil eben die moderne Frau damals nicht stillte. Da war man unabhängiger. So muss man ja fast alle 2 Stunden ran und ständig auch zur Verfügung stehen für das Kind. Ich denke, dass man einfach versucht hat, sozusagen fortschrittlich zu werden und sich von dem Natürlichen zu entledigen. Es gab ja schon diese Spitzbusenideale zu der Zeit. Während Nahrungsmittelkonzerne auf den Markt preschten und mit aggressiven Kampagnen versuchten, künstliche Säuglingsnahrung an die Frau zu bringen, wendete sich das Blatt in den 1970er Jahren. Stillen wurde geradezu zum Politikum. Die emanzipierte Frau stillt ihren Säugling. Wir wurden auch alle dazu angehalten, ja, zu stillen, von Ärzten, von Hebammen, von anderen Frauen, eigentlich von der Öffentlichkeit generell. Also es ist schon auch ein großer Druck, dass man vielleicht fast schon das Gefühl hat, wenn man nicht stillt, ist man keine richtige Mutter. Aber auch im Leben jenseits der Stillgruppen scheint die Milch wieder an Bedeutung zu gewinnen. Im Zuge des neuen Kaffeekults ist in unseren Breiten ein Milchboom unter Trendys offenkundig. Es gibt ja niemanden, der nicht Latte Macchiato oder irgendwas Aufgeschäumtes mit Milch trinkt, weil es süßer schmeckt als jetzt herber Kaffee schwarz. Wenn man dann erwachsen wird, trinkt man dann eben nicht mehr die süße Milch, sondern den bitteren Kaffee, den man sich dann ab und zu vielleicht noch mit einem Schuss Milch versüßt. Aber beileibe nicht nur blutjunge Kaffeetrinker greifen zum milchgemilderten Kaffee. Wohingegen vor 40, 50 Jahren Kaffee Black as Black Can getrunken wurde und gar nicht bitter genug sein konnte, wie die Zeit läufte. Wo man vielleicht auch, was die 68er-Bewegung betrifft, kritischer war als heute. Ne? Dass man vielleicht deswegen heute mehr Milchschaumgetränke süß trinkt, weil man nicht mehr so kritik- und leidensbereit ist. Die Welt, milchig aufgeschäumt, sahnig geschmeidig zur Kenntnis genommen, sämtliche Bitternis harmonisiert und verträglich weichgespült. Trotzdem, Stillbewegung hin, Kaffeekult her, trotzdem scheint die Milch als Kunstmotiv ausgedient zu haben. Josef Beuys etwa verwurstete bei seiner Kunst ja gern auch Lebensmittel, Fett, Honig, Hasengedärm, nicht aber Milch. Nicht Milch, ja, natürlich. Milch ist einfach nicht mehr das Thema, weil auch vielleicht das zu sexistisch wäre. Also wenn man jetzt zum Beispiel die stillende Frau nach wie vor in der Kunst abbilden würde, dann würde die Frau ja degradiert einfach nur auf ihre Mutterrolle. Und sie hat einfach nicht mehr diesen emanzipatorischen Geist in sich. Die Milchabstinenz der modernen Kunst in Deutschland jedoch ist nicht erst seit den 68ern zu beobachten. Womöglich sind es die Nazis, die der Kunst die Milch nahmen, indem sie sie für ihre Blut- und Bodengemälde okkupierten. Mitten in der Ackerfurche die Milch- und lebensspendende deutsche Maid vor braunbäuerlicher Landschaft. Und dann die Reflexion der Katastrophe. Schwarze Milch der Frühe. Wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens. Wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen. Dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken. Da liegt man nicht eng. Paul Celan, Todesfuge, 1944-45. Nur eine moderne Form noch habe ich in Erinnerung, wo auf der Titelseite damals von der Zeitschrift Pardon, Februar 1981, ein Säugling an einer großen stillenden Brust abgebildet wurde. Sie kennen die Kampagne »Ich trinke Jägermeister, weil«. Dem wurde in den Mund gelegt, ich trinke Jägermeister, weil meine Mami gerade voll davon ist. Das war also die einzige Form, wie man damals noch mit solchen Sachen umgehen konnte. Also so als Persiflage und eben auch als Konsumkritik. Walle, walle, weißer Zauber. Walle, walle, das im Vollen. Vollen Schwalle, walle. Die ich rief, die Geister. Weißer Fluss zum. Zum Überfluss. Zum Überdruss. Zu viel. Des guten Lebensstroms zu viel. Jeden Tag und jeden Tag. Wer soll denn? Wer will denn? All das aufsaugen, aussaufen. In Ehren halten. Wenn die Welt die Schnauze voll hat. Sich den Milchbart abwischt mit lässig flinker Hand. Und die Preise unter die Reste-Rampe purzeln lässt. Im Zeitalter der Schnäppchenjäger und Sammler. Absaufende Schönheit. Abgeschmackter Geschmack. Abgespeckter Gehalt. Naturidentische Aromastoffe. Einst das Lebenselixier auf dem Weg vom Urmenschen zum Kulturmenschen. Über Jahrtausende hoch und heilig gehalten, droht jener jungfräulich weiße Saft hierzulande im Meer der Belanglosigkeiten, der wohlfeilen Selbstverständlichkeiten unterzugehen. Ja, gehen Sie mal, gucken Sie mal, was die Milch kostet. Es ist eine Entwertung der Milch. Milch ist ein Massenprodukt und der Stadtmensch, der hat gar keinen Bezug. Und es fängt natürlich an mit dem Preis. Es ist leider so, es ist auf jeden Fall billiger als Cola. Oder Wasser, Mineralwasser. Da verstehe ich nicht, warum das Milch billiger ist wie Wasser. Was zu viel da ist, ist nichts wert. So, danke, Ratzelasserot. Das Milch ist sehr wertvolles Produkt. Wir nehmen das Milch schüttet und dann, ach, das alle meine gute Sachen ist weg. Deswegen, ich muss von diesem Milch nehmen, tropfen auf die Stirne. Milch macht schön. Macht nicht nur Kleopatra schön. Macht nicht nur schön. Milch macht. Macht müde Männer munter. So singt uns die alte Weise der Werbewirtschaft. Auf dass wir den ausufernden Milchsee der guten alten Dame Europa in uns aufsaugen. Leute, sauft. Sauft Milch bis zum Anschlag. Oder türmt einen üppigen, schmierigen, glitschigen Butterberg auf. Fels in der Brandung des Milchsees. Im alten Indien war die Rede von einem sagenumwobenen Milchmeer, das Götter und Dämonen gemeinsam unterbutterten. Mit einem Butterfass, dem eine Schlange als Antriebsriemen diente. Die Milch wird in Masse produziert. Also in Deutschland haben wir, ja, die Millionenzahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es sind einige. 4,2 Millionen Milchkühe. Eine seit einigen Jahren relativ konstante Zahl. Während es 1960 noch 6,2 Millionen waren. Woran sich die gesteigerte Milchmenge der einzelnen Kühe ablesen lässt. Die Zahl der Milchviehbetriebe dagegen ist drastisch zurückgegangen. Gab es 1950 in Deutschland noch etwa 1,6 Millionen Milchbauern, so sind es heute weniger als 90.000. Bereits in den 1970er Jahren hatte die fortschreitende Mechanisierung der Milchwirtschaft und die ungebremste Aufstockung der Herden zu einer gigantischen Überproduktion geführt. Wachsende Butterberge, Milchpulverhügel, Milchseen waren die Folge. Angesichts dessen wurde seit 1984 EU-weit die Produktionsmenge gedeckelt. In Deutschland etwa stand jedem Hof ein bestimmtes Kontingent zu. Wer über dieses Ziel hinausschoss, musste entsprechend Strafgebühren zollen. Man hat aber nicht bedacht, dass die Importe sich davon natürlich nicht beeinträchtigen ließen. Insbesondere in den letzten Jahren haben wir offene Grenzen und insofern bringt eine Mengenregulierung nichts mehr. Peter Bläser, Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Sie hat sich nicht bewährt, sie hat zu hohen Kosten geführt, hat die Preise nicht stabilisiert und hat auch den Strukturwandel nicht verändert. Parallel zur Produktionsdrosselung setzte man auf Konsumsteigerung, auf Milch als Werbung für sich selbst. Jahrelang beispielsweise wurde im Werbeblock in der Sportschau Milch quasi als No-Name-Produkt, als weiße Flüssigkeit aus weißer Pappschachtel geschlürft. Milch ist etwas jungfräulich Neutrales und wir verbinden mit Milch ja überhaupt nicht den Gedanken an Kommerzialität. Keine Marke, es ist einfach wie Wasser aus der Leitung. Und natürlich verbindet jeder damit auch Wachstum, Gesundheit, Kraft. Also wir schreiben der Milch offenbar irgendwelche magischen Kräfte zu. Die Milch macht. Selbst wenn sie farblich entstellt, nebst violetter Kuh für ein Milch-Kakao-Produkt zu Felde ziehen muss. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Werbeauftritte der Milch vor allem eines zu kaschieren versuchen, dass wir die Milch immer mehr von der real existierenden Milch entfernen. Eine Entfremdung auch, weil sie einfacher zu vermarkten ist, weil man sich dann nicht so stark mit diesen ja nicht immer nur positiven Aspekten der Natur auseinandersetzen muss, mit den entzündeten Eutern, mit dem Stallgeruch. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass einfach zu viel zur Verfügung steht und man es irgendwie an den Mann bringen muss. Pasteurisiert, sterilisiert und homogenisiert. Ultrahoch erhitzt und quaderförmig pappverpackt. Wenn man das so einfach mal runterkippt, ist es vielleicht angenehmer, das als Nahrungsmittel ohne Geschichte und ohne Hintergrund und ohne Natur zu sehen. Dass es vielleicht auch die stinkige Kuh ist, die das dann produziert, ne? Das Tier, das irgendwie warm ist und lebt und genau warm. Ne? Doch, normalerweise holen wir die Milch aus dem Kühlschrank, da ist sie eiskalt und dass man sich all dieser Dinge nicht mehr richtig bewusst ist. Vielleicht ist es dadurch einfacher. Man muss sich keine Gedanken machen um das Tier, das das mühsam produzieren muss und um vielleicht auch den Dreck und die Natur, die damit verhaftet sind. Ein Euter von einer Kuh oder einer Ziege, ich meine, das ist ja auch etwas recht Intimes. Und es ist einfach einfacher, es ist Leid sozusagen, Milchleid. Bei uns kommt die Milch aus dem Tetrapack. Oder wird gefriergetrocknet als Milchpulver auf dem globalen Markt verschleudert? Und gerade im aufgeschäumten Latte Macchiato ist es möglichst weit weg von seinem Ursprungszustand. Man trinkt ja auch meistens to go, ne? Es ist irgendwie schnell mal zwischendurch und so und nichts Tiefgreifendes. Der Abschied vom Kreatürlichen wird indes noch ein bisschen überpinselt. Es werden schöne Kühe auf einer saftig grünen Weide dargestellt. Kindlich kitschig, würde ich sagen. Peter Seetz, der nordrhein-westfälische Designpapst, hält eine Milchpackung in Händen und sein Blick verliert sich auf eine Eifelwiese. Wirklich propere Typen von Kühen. Also so, wie man sich so eine richtig gesunde Urkuh vorstellt, so schaut die uns an. Als müsste man Kunden und Kinder mit der Nase draufstoßen und hätte einen geradezu didaktischen Auftrag, daran zu erinnern, aus welcher biologischen Quelle die Milch eigentlich sprudelt. Das fließt eben nicht einfach so da raus, sondern es braucht schon Mühe, das überhaupt zu gewinnen. Auch das Design hat seine liebe Mühe im Umgang mit Milch. An der Milch selbst kann man wenig designen. Jedenfalls, solange man sie nicht durch exotische Aromastoffe und klebrige Karamellflavors verfälschen will. Man muss einfach nur eine vernünftige Verpackung schaffen. Und damit ist dann schon alles erfüllt, was man so braucht. Es hat vor vielen Jahren mal eine Initiative des Deutschen Milchverbandes gegeben. Man wollte Designer dazu veranlassen, das Milchglas zu kreieren. Und die Designer haben nämlich gesagt, wir machen einfach nach dem Sammeltassenprinzip verschiedenste Milchglasdekore. Auf schlankem Fuß, sich leicht schräg nach oben öffnend. Die Gestalt des Milchglases fällt ausgesprochen schlicht aus. Denn es kommt auf die Milch an. Und die gibt eine wunderbare Leinwand ab, die dazu einlädt, Bilder oder sagen wir Abbildungen aufs Milchglas zu bringen. Man kann schon in der Tat oft von Op-Art und Pop-Art sprechen bei diesen Gläsern. Und diese Gläser fangen erst dann an, richtig zu leben, wenn sie mit Milch gefüllt sind. 1992 ging man in Serie und ein Ende ist nicht in Sicht. 13,95 Euro pro Stück, verpackt nach Milchtütenart. Nach der, sagen wir, Kunstphase tummeln sich neuerdings auf diesen Designgläsern immer öfter Comicfiguren, die mehr oder weniger entfernt an Kühe erinnern. Wir scheinen es nötig zu haben. Die Auguren der Weltgeschichte munkeln, Kleopatra hätte ihre legendäre Schönheit der Milch zu verdanken. Hätte sich und ihre Alabasterhaut in Eselsmilch gebadet. Immerhin, Kleopatra, letzte Pharaonin, abgöttisch geliebte, geliebte Cäsars, immerhin Cäsars. Schon, aber wer hat jeden Samstag 400 Eselinnen den halben Liter Milch abgetrotzt, den sie zu bieten haben? Um 1960 soll ein Schwarz-Weiß-Foto entstanden sein, das Marilyn Monroe beim Bettfrühstück zeigt. Sie schlägt 2-3 rohe Eier in ein Glas Milch und strahlt den neuen Tag an. Wer möchte da nicht Milchmann sein? Weiß und schön, das Bild, die Frau, die Milch. Natürlich ist das Foto kein Schnappschuss im Schlafzimmer des blonden Idols. Dafür lächelt die Schöne zu schön, zu professionell. Eindeutige Botschaft: Milch ist sexy und macht schön. Und das, obwohl Marilyn Monroe in diesen Jahren schon massiv unter manischen Depressionen litt. Vor diesem biografischen Hintergrund leuchtet plötzlich die Ambivalenz des Ammenbilds von Frida Kahlo wieder auf, wo die Milch sowohl für den Anfang steht, als auch für den Anfang vom Ende. Weiße Milch im Kontext finsterer Todesbedrohung. Gerade weil Milch Lust- und Lebenselixier ist, empfindet man den Bruch umso massiver, wenn sie plötzlich in einem eher problematischen Zusammenhang erscheint. Etwa in den Niederungen von Preisverfall und Lebensmittelspekulation. Wo das einstige Kult- und Kulturgut endgültig zum agroindustriellen Massenprodukt und Kalkulationsobjekt im Preisdumping-Zirkus zu verkommen droht. Auf leichten Füßen lief ein artig Bauernweib, geliebt von ihrem Mann, gesund an Seel und Leib, früh morgens nach der Stadt und trug auf ihrem Kopfe 4 Stübchen süße Milch in einem großen Topfe. Sie lief und wollte gern, kauft Milch am ersten Schrein. Denn, dachte sie bei sich, die erste Milch ist teuer. Will's Gott, so nehme ich heute 6 bare Groschen ein. Johann Wilhelm Ludwig Gleim, nach einer Fabel von Jean de La Fontaine. Am 1. April 2015 fiel der letzte Deich, der die Milchströme Europas eindämmte. Man hat die sogenannte Milchquotenregelung auslaufen lassen. Seit 1984 wurde durch die damalige Europäische Gemeinschaft die Milchproduktion in den Mitgliedstaaten beschränkt. Diese Quote wurde in Deutschland so weit runtergebrochen, dass jeder einzelne Milchbauer wusste, wie viel Milch er maximal produzieren durfte. Nach der Milchquotenregelung wird noch mehr die Wirkung des Marktes für den Landwirt entscheidend sein. Den riesigen Milchviehhöfen in Nord- und Ostdeutschland dürfte eine Produktionssteigerung allemal leichter fallen als etwa dem klassischen Schwarzwaldbauern. Großbetriebe können, versteht sich, Investitionen in Melkroboter, Infrastruktur, Technik und Herdenvergrößerung weit besser verkraften als ein Familienbetrieb mit vielleicht 30 Milchkühen. Mit Melkanlage, komplette Stall, ja, zwischen 400.000 und 600.000 kommt auf an. Biomilchbauer Rombach ist sich äußerst unsicher, ob sich diese Investition angesichts des aktuellen Rohmilchpreises rechnet. Wir haben hier jetzt 40 Cent und eine Kuh gibt es ja gar, ja. Also im Biobetrieb zwischen 5.000 und 6.000 Liter in einem Jahr. Macht nach Adam Riese einen Jahresertrag von maximal 2.400 Euro pro Kuh, abzüglich Futter- und Tierarztkosten. Strom, Diesel, Versicherungen, die haben sich ja verfünffacht in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren. Und sein Kollege Tritschler, der 2-3 Gemeinden weiter bergauf ebenfalls im Familienbetrieb Milch produziert? Momentan ist absehbar, dass relativ viel auf den Weltmarkt fließt. Wir haben im Milchsektor eine Überversorgung. Das ist keine Frage. Wir wissen auch, dass viele Bauern in den Stadtlöchern stehen, um viel mehr produzieren. Wenn man die Milchbörse jetzt nochmal anschaut, da wären Preise gezahlt, dass wir keinen kostendeckenden Milchpreis erzielen. Da kann man nur den Kopf schütteln. August 2014. 1 Kilogramm konventionell erzeugte Rohmilch 38,5 Cent. November 2014, also 3 Monate später, nur noch 29,5 Cent. Damit lag der Milchwert rund ein Drittel unter dem Niveau des Vorjahres. Die Ursache für den Rückgang ist ein stark gesunkener Erlös in vielen Bereichen der Milchverwertung. Vor allem bei Frischmilchprodukten und Trinkmilch. Und die Prognosen gehen von einem weiterfallenden Rohmilchpreis aus. Auch für Biobauern sieht's alles andere als rosig aus. Sie erhalten zwar ungefähr 10 Cent mehr für die Milch, da der Betrag aber gekoppelt ist an den Wert der konventionell erzeugten Milch, sind auch sie vom anhaltenden Preisverfall betroffen. Und daher muss ich dafür kämpfen, dass ich rechte Milchpreis kriege und nicht, dass der Handel sich dumm und dabig verdient. Bauernkriege indes sind nicht in Sicht. Alles Einzelkämpfer, die laufen da auseinander wie der Fuchs im Hühnerstall. Ja, Melge, Melge, Hauptsache der Tank ist voll, egal was dann noch unterm Strich rauskommt. Und der Markt regelt sich durch Angebot und Nachfrage und durch den Wegfall der Quote nicht. Es werden keine Großbetriebe bevorzugt. Es werden schlicht und einfach die Bremsklötze weggehauen, die bisher bei gewünschten Produktionsausdehnungen im Wege standen. Und jetzt muss jeder verantworten, wie er seinen Betrieb entwickelt, ob er die Chancen am Markt nutzen möchte oder ob er sich anders orientieren will. Der Landwirt ist auch Unternehmer. Da ist die Politik die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Landwirtschaft, also die bäuerliche Landwirtschaft, überleben kann. Die wird momentan mit Füßen getreten, mit Elefantenfüßen würde ich behaupten, was da abgeht, weil die industrialisierten Betriebe haben einfach Vorteile. Das ist nichts anderes wie Wettbewerbsverzerrung. Könnte zu einer vermehrten Produktion führen. Aber die Frage wird sein, welche Landwirte schaffen es, mit effizienter Produktion in diesem Markt zu bleiben. Das ist ehrlicher im Wettbewerb als durch staatliche Reglementierung, künstlich den Markt zu behindern. Der Markt ist halt so, wenn Sie ein Produkt nicht verkaufen können, können Sie es nicht produzieren. Wenn Frischmilch nicht abgenommen wird, wird sie nicht produziert. Dann kann man auch noch, und das machen die Molkereien ja aus Frischmilch, Pulver machen, Milchpulver oder Butter. Womit wir dann wieder bei den Butterbergen der 1970er Jahre angekommen wären. Wenn die Molkerei ihre Produkte nicht mehr verkaufen kann, dann kauft sie auch keine Milch mehr, wird sie nicht produziert. Und dem Bauern bleibt nur seinen Überhang an Milchkühen zu schlachten. Wohlan denn, sagt die Milchfrau und springt auf. Und von dem Kopfe fällt der Topf. Das bare Geld und Kalb und Kuh und Reichtum und Vergnügen sieht nun das arme Weib vor sich in Scherben liegen. Erschrocken bleibt sie stehen und sieht die Scherben an. Die schöne weiße Milch, sagt sie, auf schwarzer Erde. Spott. Billig. Spottet jeder Bepreisung. Das weiße Elixier bricht das Genick. Dem, der es abmelkt, abschöpft, auffängt. Abzapft, abgibt. Lebensstoff, der seinen Meister ums Leben bringt. Manche haben neue Ställe gebaut, doppelt so groß wie zuvor. Wir wissen aber auch, dass viele auch aufhören, wo sagen, ich mache es, solange ich kann, aber wenn ich die Schnauze voll habe, dann ist Ende. Sind also ich bereit, um nochmal investieren in die Zukunft. Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl der Milchbetriebe um jährlich 4-5%. Und das Höfesterben wird weitergehen, vermutlich beschleunigt. Dafür muss man kein Prophet sein. Die erste Anzeige haben wir jetzt schon am Markt, dass führende Discounter Deutschland den Milchpreis einfach von jetzt auf nahe um 10 Cent gesenkt hat. Gut, da wird spekuliert. Die Ware ist einfach durch das Russland-Embargo einfach zu viel am Markt, wie auch immer. Aber die ersten Anzeichen sind schon am Markt, dass einfach der Preis bei Wegfall der Quote deutlich abnehmen wird. Von der Milch allein kann ich nicht leben. Eindeutig kann ich nicht leben. Jeder Schwarzwaldbauer hat noch irgendwie entweder Wald oder Ferienwohnung oder er ist berufstätig nebenher. Und das ist auch der Grund, warum wir ganz massiv und mit hohem Nachdruck derzeit neue Erzeuger im Schwarzwald suchen. Wenn man weiß, dass einfach der Preis für konventionelle und Bio-Kuhmilch fallen wird, dann kann die Ziegenmilchproduktion für der eine oder andere Landwirt eine sehr attraktive Alternative sein. Wertverfall und Abwärtsspirale. Eine Preislawine, einmal losgetreten, einmal ins Rutschen gekommen. Der Schwerkraft folgend. Überrollt Haus und Hof und Butterfass. Der Milchkrug zerbrochen. Die Milch hat keine OPEC. Keine Tankstellenlobby, die die Fahne hochhält. Aber jede Kuh muss jeden Tag ihre 20 Liter. Mindestens. Muss mindestens 20 Liter loswerden. Eine schwarz-weiße Kuh, 2 Eimer Milch. Weiß jedes Kind. Eine braune, 2 Eimer Kakao. Die Turbokuh, die gibt zwischen 10.000 und 12.000 Liter. Etwa doppelt so viel wie eine Biomilchkuh. Aber die Turbokuh, die steht den ganzen Tag im Stall. Die sieht kein Gras, kein frisches Gras. Und Sonne nur draußen ein bisschen im Laufhof auf Betonboden. Und die Zukunft liegt eben nun mal da drin, weil die Subvention der Großbetriebe, die geht in die Richtung. Und daher, die Weidebetriebe werden in Zukunft abnehmen. Es ist einfacher, die Kühe im Stall zu füttern, ist billiger, wie die Kühe auf Weide zu lassen. Das macht Arbeit und Leute kostet Geld. Ich bin der festen Überzeugung, dass für einen Milchpreis, der um die 30 Cent liegt oder unter 30 Cent dann geht, was ich eher vermute, es im Schwarzwald fast unmöglich ist, kostendeckend zu wirtschaften. In der Konsequenz bedeutet es, dass Betriebe nicht langfristig überleben können. Und wenn keine Wertschöpfung in der Landschaft stattfinden kann, dann muss man sie verwildern lassen. Die Industrialisierung der Milch geht jetzt schon in 2.000, 3.000 Kühe. Und dann ist das für mich nichts anderes wie Industrie. Meine Kühe haben alle noch einen Namen, haben zwar eine Nummer, aber auch einen Namen. Ich kann die alle unterscheiden. Ich kann sogar noch sagen, wer ihr Mutter ist oder Vater sowieso. Ich habe einen Zuchtbulle, der läuft mit. Der ist glücklich, wenn er bei seiner Herde sein kann. Er ist der Chef des Ganzen. Typische Mittelgebirgslagen. In Hessen gibt es da Landschaften, da wird einfach dann ein großer Bereich gemulcht. Es ist keine Weidewirtschaft mehr. Sieht anders aus, das muss man einfach wissen. Denn säuselt im Kamin der Wind. Denn kriegt das junge Paar ein Kind. Denn kocht sie Milch, die Milch luft über. Denn macht er Krach, denn wehnt sie drüber. Denn wollen sich beide jänzlich trennen. Na, und denn? Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Kurt Tucholsky. Die Angehörigen des Verstorbenen müssen sich einem komplizierten Reinigungsritual unterziehen. Man muss Milchschnapsopfer darbringen. Und am Ende dieser Trauerzeit findet ein Totenmahl statt, an dem bestimmte Speisen nur gegessen werden, nämlich alle weißen Speisen, das heißt aus Milch bereiteten Speisen, wie das auch bei Hochzeiten der Fall ist. Die Mongolistin Veronika Veit über nomadische Bestattungsriten. Die weißen Speisen sind von großer Symbolkraft für Reichtum, für Fruchtbarkeit. Und das Weiß, das reine Weiß, spielt natürlich eine besondere Rolle. Heute ist es wundersam wolkig. Weiße Luft. Als ob du durch Milch gehst. Sarah Kirsch. Dieser Sirenengesang hier, Sirenengesang auf den weißen Lebenssaft, wird sang- und klanglos verhallen. Und doch wird morgen früh der Sänger, der Hörer, sein Glas darauf heben. Ein Prosit. Das Glas auf Ex. Zum Wohle vom Scheitel bis zur Sohle. Wird er die Morgenmilch hinabstürzen. Wie jeden Tag und jeden Tag. Ganz profan. Und wird im Schlepptau des Einkaufswagens mit Geieraugen Ausschau halten nach dem billigsten. Dem allerbilligsten weißen Wasser. Milch. Lebenselixier zwischen Kultobjekt und Preisverfall. Ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Jean-Paul Beck, Annika Schilling, Claudia Mischke, Christoph Wittelsbürger und der Autor. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Uta Reitz. Gepriesen sei die friedliche Milch, Ehre der barmherzigen Sellerie, die auf dem Teller stirbt. Hans Magnus Enzensberger. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.